Nun, wenn wir eines erfreulichen Tages herausfinden und hören werden, dass eine Stimme aus der neuen Welt, der Messias aus dem Weltraum, zu allen gesunden Menschen auf der Erde spricht und er dann Anweisungen an religiöse und andere Fanatiker gibt, werden wir Hysterie und amoklaufende sozialen Chaos sehen. Und glauben Sie mir, das wird dann auf einem Maßstab geschehen, den auf diesem Planeten noch niemand erlebt. Keine Polizei auf der Welt, welche auch immer, könnte mit dieser Erkrankung, die folgen wird, fertig werden. Ein Buch von 1979 mit dem Titel Microwave Auditorium Wirkung und Anwendung von James Lynn beschreibt sehr plastisch, wie Stimmen hörbar werden können und direkt in das Gehirn gesendet wurden. Diese Technologie könnte tatsächlich die Blinden sehen und die Tauben hören machen. Stattdessen wurde es zu einer Waffe, um die Welt zu versklaven. Alan Free berichtete auch, er könne die Herzschläge von isolierten Fröschen beschleunigen, verlangsamen oder stoppen, die durch Synchronisierung der gepulsten Informationen von einer Mikrowelle Zustände käme. Laut Dr. Robert Becker wurden ähnliche Ergebnisse mit lebenden Fröschen erzielt, die zeigten, dass es technisch möglich ist, Herzinfarkte zu produzieren, mit Strahlen, die in die menschlichen Brust eindringen. Anmerkung: General Stubblin, ja genau, gemeint der Stubblin, der mit Mrs. Labo zusammen für sich die Naturheilmedizin entdeckt hat und in dem Artikel über den Codex Alimentarius zur Sprache kommt. Der damals Leiter dieser Experimente gewesen ist, tat Zeugen zufolge den folgenden Ausspruch, den ich hier übersetzt wiedergegeben möchte. Da bin ich dabei, die Herzen von Männern, die unpatriotisch sind, können damit so richtig auf Trab gebracht werden. Dies ist die Technologie der Zukunft. Sowohl der Autor dieses Berichts, Sarge Monast, und sein Kollege starben beide an einem Herzinfarkt, nur wenige Tage auseinander, und obwohl keiner etwaige Vorwarnung oder dahingehende Anzeichen einer solchen Erkrankung zeigten, was ebenso gut nichts bedeuten muss. Ich möchte auch erwähnen, dass Dr. Becker nicht an dieser Forschung teilnahm. Mikrowellen können auch verwendet werden, um die menschliche Haut anzubrennen, um mit ihrer Hilfe die Wirkung von Medikamenten, Bakterien und oder Gifte nachzuahmen. Oder auch, um die Funktion des gesamten Gehirns lahmzulegen. Das können wir im Irak sehen. Beispielsweise wird dies den Habanlagen nachgesagt. Diese Effekte kamen anlässlich einer Anhörung zutage, der die CIA am 21. September 1977 ausgesetzt war. In der Zeugenaussage vor dem Unterausschuss für Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung wurde Dr. Sidney Gottlieb gezwungen, über die MK-Ultra-Programme auszusagen und über den Umfang der CIA-Forschung, welche Techniken zur Aktivierung des menschlichen Organismus durch Fernbedienung und auf elektronischen Wege existierten. Also das ist etwas, was jetzt im Augenblick existiert. Es wurde intensiv verfolgt, erforscht und bis zum höchsten Grad entwickelt. Was darin gipfelte, aus dem Weltraum jede Person irgendwo auf dem Gesicht der Erde zu manipulieren. Heavy. Na klar. Wie sagt Obama so gerne? Yes, we can. Also, wenn das keine unverhüllte Drohung ist. Wenn wir noch ein wenig tiefer eindringen, in diesen der Allgemeinheit wenig bekannten Prozess der geistigen Kontrolle über die Menschen, dann werden wir feststellen, dass diese Technik und Ausrüstung längst angewendet wurde, um die Politik in einer viel direkteren Weise zu beeinflussen. Michael Dukakis, der demokratische Kandidat im Kampf gegen George W. Bush, wurde gezielt mit Mikrowellentechnologie beschossen, bei der Wahl 1988. Er wurde darin behindert, öffentlich zu sprechen, als die öffentliche Meinungsumfrage in Hinsicht der Wählerperspektiven zeigten, dass er für Bush eine ernste Bedrohung darstellt. Er macht geltend, dass das Gerät gegen seine Frau, Kitty Dukakis, verwendet wurde, um sie an den Rand des Selbstmordes zu bringen. In der Welt von Disneylands US-Politik wird ein Präsidentschaftskandidat mit Problemen wie diesen seinen Wettlauf um das Weiße Haus verlieren, und das hat er natürlich. In der Dezemberausgabe von 1980 der Military Review des United States Army Journal, in einer Spalte von Lieutenant Colonel John B. Alexander. Colonel John B. Alexander schreibt dort: Mehrere Beispiele zeigen Bereiche, in denen Fortschritte gemacht wurden. Die Übertragung von Energie von einem Organismus zum anderen, die Fähigkeit zu heilen oder Krankheiten zu übertragen, die über eine weite Entfernung gesendet werden, deshalb Erkrankung oder des Todes aus keinem offensichtlichen Grund. Er berichtete auch über telepathische Verhaltensänderungen, die auch die Fähigkeit zur Induktion, der Hypnotisierung von Staaten bis zu einer Entfernung von 1000 Kilometer beinhalten. Die Verwendung von telepathischer Hypnose gilt nach wie vor als ein großes Potenzial, Wenn diese Fähigkeit perfektioniert wird, könnte die direkte Übertragung von Gedanken über Telepathie von einem Geist oder einer Gruppe von Köpfen zu einer ausgewählten Zielgruppe erfolgen. Der einzigartige Faktor dabei ist, dass dem Empfänger nicht bewusst ist, dass sein Geist von einer externen Quelle implantiert wurde. Er oder sie, oder wie ihr glauben, die Gedanken sind original aus seiner persönlichen Quelle. Das ist genau das, worüber wir hier sprechen. Elektronisch-telepathische bidirektionale Kommunikation. Der dritte Schritt im NASA-Blauer Strahlprojekt ist die sogenannte elektronisch-telepathische bidirektionale Kommunikation. Lieutenant Colonel Alexanders Artikel weiter. Wenn es möglich ist, in dem Bereich Medikamenten Menschen via Satellit künstlich zu ernähren, dann wird die alles umfassende geistige Kontrolle des gesamten Planeten nun möglich. Ein individueller Widerstand wäre keine Frage mehr, es gäbe einfach keinen mehr. Man müsste nicht mehr ständig die Motivation hinter der Feind Gedanken hinterfragen müssen und nicht handeln zu können. Auf Gedanken, die von außerhalb der eigenen ideologischen, religiösen und moralischen Grenzen kommen. Wieder einmal ist es sinnvoll zu überprüfen, wie weit Fernsehen, Werbung und andere Medien in unseren Köpfen gehen. Es wird noch einmal von Lieutenant Colonel Alexander berichtet, der in der Zusammenfassung seines Military Review Artikels sagte, die Information über diese Art von Technologien, die schon jetzt anwendbar sind, wird von einigen als lächerlich betrachtet, da sie nicht in Einklang mit ihrer Sicht der Realität stehen. Aber manche Menschen glauben immer noch, dass die Welt flach ist. Jetzt aber bedeutet es aber auch dies. Wenn die Menschen nicht glauben, dass diese Art von Technologie möglich ist oder dass es Science Fiction ist, dann befinden sich diese Menschen in großer Gefahr. Weil in der Nacht, wenn diese 1000 Sterne aus dem Weltraum zu leuchten beginnen, in der Nacht, wenn der neue Messias in die Welt kommt, werden sie nicht bereit sein und sie hatten keine Zeit, um sich vorzubereiten, um sich gegen diese Art von Technologie zu schützen. Sie glauben nicht daran und sie werden keine Zeit dafür investieren, sich darauf vorzubereiten. Der vierte Schritt betrifft die universelle übernatürliche Manifestation auf elektronischen Wege. Es enthält drei verschiedene Szenarios dafür. Eines werden sie so hinbasteln, dass die Menschen glauben werden, dass eine Alien-Invasion in jeder größeren Stadt auf der Erde kommen wird, um jede größere Nation mit ihren Nuklearwaffen zu provozieren. Auf diese Weise werden dann die Vereinten Nationen verlangen, dass alle Nationen einen Gerichtshof ins Leben gerufen, um die Atomwaffenmächte zu entwaffnen. Und um dann hinterher zu zeigen, dass es eine falsche, eine inszenierte Invasion war. Und wir werden der Vereinten Nationen wissen, dass die Invasion falsch war. Sie haben es inszeniert. Of course. Das zweite Szenario wird die Christen glauben machen, dass die göttliche Verzückung auftreten wird mit einer vermeintlichen göttlichen Intervention. Einer außerirdischen Rasse, die kommt, um die Zivilisation von einem grausamen und erbarmungslosen Dämon zu retten. Ihr Ziel wird es damit sein, um alle wesentlichen Einwände gegen die Umsetzung der neuen Weltordnung in einen großen Schlag abzuschlachten und dann tatsächlich innerhalb von Stunden nach dem Beginn des Dramas den Himmel wieder zu zeigen. Die dritte szenarische Orientierung wird für die übernatürliche Kräfte genutzt werden, zu einer Reise durch optische Fasern, Koaxialkabel, Elektro- und Telefonleitung, alle auf einmal, um dadurch die großen Geräte zu manipulieren. Schon bläuliche Flammenzungen werden an Leitung und Kabel entlang tanzen. Eingebettete Chips überall in bereits manipulierten Geräten auf der ganzen Welt sind bereit und warten nur auf ihren Auftritt. Keine Frage, viele Menschen sind noch abergläubisch genug, darauf hereinzufallen. Das Ziel dieser globalen satanischen Geistprojizierungen wird es sein, alle Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt an den Rand der Hysterie und des Wahnsinns zu schicken, um sie in einer noch nie gesehenen Welle von Selbstmord, Mord und dauerhaften physischen Erkrankungen umzubringen. Nach der Nacht der 1000 Sterne wird die Bevölkerung weltweit bereit sein, um den neuen Messias anzubeten und zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung und Frieden um jeden Preis, wenn auch um den Preis des Verzichts auf Freiheit, Cash und Unabhängigkeit. Die verwendeten Techniken im vierten Schritt ist genau die gleiche Methode, die in der Vergangenheit in der UdSSR angewandt wurde, um die Menschen zu zwingen, den Kommunismus zu akzeptieren. Die gleiche Technik wird von den Vereinten Nationen zur Umsetzung der neuen Weltreligion und der neuen Weltordnung benutzt. Viele Leute fragen, wann dies passieren wird und wie sie das errechnen können, wann die Vision der Nacht der 1000 Sterne und die Ereignisse, die an dem Tag passieren, auftreten werden. Nach den vielen Berichten, die wir erhalten haben, sind wir der Meinung, es beginnt mit einer Art weltweiter wirtschaftlicher Katastrophe. Kein kompletter Absturz, aber doch genug, dass es ihnen ermöglicht, eine gewisse Art von inzwischen Währung einführen, bevor ihr elektronischer Cash alles ersetzt, was die Papier- oder Kunststoff-Leistungsverhältnis-Währung angeht. Die Inzwischenwährung wird zur Erzwingung von Einsparungen benutzt oder um sich ihr Bargeld unter den Nagel zu reißen, weil sie verstehen, dass Menschen, die Geld haben und nicht abhängig von ihnen sind, einen Aufstand gegen sie anzetteln können. Wenn jeder gebrochen ist, dann kann niemand einen Kriegsfonds haben, egal welcher Art. Papierwährung wird nicht mehr existieren. Dies ist eines der ersten Anzeichen. Aber die Umsetzung des weltweiten E-Geldsystems erfordert, dass es eine Möglichkeit geben muss, Geld elektronisch zu übertragen. Und das für jeden in der Welt, der möglicherweise in der Zukunft Geld haben wird. Geht es nach den Illuminaten, wird zu diesem Zeitpunkt fast jeder seine Cash-Reserven und Vermögenswerte verbraten haben. Jeder hat zu 100%ig abhängig zu sein, vor dem Rat und für seine Existenz. Um zu verhindern, dass jede Art von Unabhängigkeit aufhört zu existieren, hat die neue Weltordnung bereits implantierte Mikrochips in wilde Tiere, Vögel, Fische und so weiter verankert. Warum? Sie wollen sicherstellen, dass die Menschen, die diese neue Weltordnung nicht akzeptieren, nicht in der Lage sind zu jagen oder Fische zu fangen. Niemand in der Welt. Wenn sie es versuchen, werden sie verfolgt und Rückverfolgung per Satelliten wird eingesetzt, dann werden sie gejagt und inhaftiert oder getötet. Die neue Weltordnung änderte bereits die Gesetze aller Nationen, um alle abhängig von einer einzelnen Lebensmittel- und Vitaminversorgungsgesellschaft zu machen. Sie ändern die Gesetze über Religion und haben begonnen, psychiatrische Erkrankungen zu identifizieren, um diejenigen, die potenziell drohen, die NWO zu zerstören, mit diesen Defekten zu benennen. Diejenigen, an denen man Defekte gefunden hat, werden in Auffanglagern gesteckt, in denen man dann ihre Organe verkauft, auf den höchsten Bieter gibt. Diejenigen, die nicht getötet werden, wird man als Sklavenarbeiter oder wie in China für medizinische Experimente verwenden. Das Ziel ist, eine Diktatur zu kontrollieren, die alle überall auf dem Planeten rücksichtslos und ohne Ausnahme im Griff hat. Das ist der Grund, warum die neue Technologie überall eingeführt wird. Überall ist eine Technologie für die Kontrolle der Menschen im Gange. Die Technologie der 40er und 50er Jahre wurden verwendet, um die betroffenen Menschen einfacher zu handhaben und produktiver zu machen. Die neue Technologie ist entwickelt und gebaut für die Kontrolle der Menschen, überall auf der Welt. Diese Technologie wurde für einen bestimmten Zweck hergestellt und sich zu weigern, dies zu sehen und zu erkennen, dass der Zweck darin besteht, die gesamte Bevölkerung der Welt zu versklaven, sowie die Entstehung des Antichristen und die Errichtung einer neuen Weltordnung zu installieren, heißt zu leugnen und sich blind zu stellen. Für die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die alles andere als gut mit einem meinen, wenn sie das alles nicht sehen können. Wenn sie nicht lernen können, wenn man das nicht verstehen kann, dann haben sie und ihre Familie und ihre Freunde keine Chance. Dann werden sie sich wiederfinden inmitten von brennenden Krematorien, die in jedem Staat und jeder größeren Stadt auf der Welt gebaut wurden. Sie und ihre Liebsten werden sich inmitten von Chaos, Tod, Zerstörung und unsäglichen Leid wiederfinden. Niemand ist sicher in einem totalitären Polizeistaat. Sarge Munast. Ein Beweis dafür, dass diese Technik schon angewendet wird? Natürlich wissen wir vor lauter Feinden, die irgendwo lauern sollen, überhaupt nichts mehr. Manche gehen sogar so weit und denken sich, ach zum Teufel damit, das würde ich nicht tun. Denkt wenigstens drüber nach, bevor ihr zu einer Entscheidung in dieser Sache durchdringt. Tatsache ist, geplant haben diese Leute das alles, da gibt es nichts zu deuten. Aber im Moment sind sie untereinander so zerstritten, dass zu unserem Glück wir eine Verschnaufpause bekommen haben. Zumindest jetzt noch nicht werden diese Dinge passieren. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es auch die guten Jungs gibt, die auf der Seite der Menschen sind und somit die gegen Unterdrückung. Das wäre sogar logisch, denn wir leben innerhalb der Polarität. Aber solange wir nicht wissen, wer was ist, sollten wir sie alle kritisch im Auge behalten. Besonders alle Channel-Medien. Schult eure Intuition und sie wird euch nie im Stich lassen. Wir müssen alle aufwachen. Aus unserem Tiefschlaf und nicht die Fehler vergangener Generationen wiederholen. Damals wollte auch keiner glauben, wahrhaben, hinschauen, aufwachen, geschweige denn erkennen. Aber diesmal ist nicht nur eine große Anzahl von Menschen in Gefahr. Es geht um uns alle.